Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Britta Stephan. Wir sind heute hier im Krähennest zusammen mit dem Thomas und dem Gernot. Und wir möchten mit den beiden ganz gerne sprechen über das bedingungslose Grundeinkommen beziehungsweise über die AGBGE. Erstmal hallo euch beiden. Schönen guten Abend. Thomas, du hast gesagt, du möchtest ganz gerne ein bisschen was erzählen, was die AGBGE eigentlich ist und was die so leisten möchte. Ja, das würde ich gerne tun. Und zwar, die AGBGE wurde damals gegründet, um das bedingungslose Grundeinkommen in der Piratenpartei programmatisch einzubinden. Und ja, das bedingungslose Grundeinkommen steht mittlerweile im Wahlprogramm und wird schon in Sätzen im Grundsatzprogramm erwähnt. Und daher hat die AGBGE keine Aufgabe gehabt. Die Mailingliste, da ist eine richtig bunte Mailingliste, da unterhalten sich jede Menge Piraten über das BGE und über das gerade viele Initiativen untereinander. Und wir hatten uns dann überlegt, was macht man denn mit dieser AG? Die war ein bisschen verwahrlost, die Wiki-Seiten waren nicht in Ordnung, etc. Da haben wir uns dann zusammengeschlossen mit den Leuten, die halt zum Thema BGE was machen wollten und haben die auf Vordermann gebracht. Als erstes haben wir eine zweite Mailingliste eingerichtet, wo halt inhaltlich gearbeitet werden kann. Dann haben wir die Wiki-Seiten nochmal auf Vordermann gebracht, damit man dort kann man seine Modelle einstellen, da kann man sich zum Thema BGE informieren. Und das Dritte ist, wir haben halt der AGBGE eine neue Vision gegeben. Und zwar die AGBGE wird sich halt darum kümmern, Flyer zu erstellen, Aktionen zu entwerfen. Und all diese Dinge, sie wird nicht programmatisch arbeiten, sie wird sondern eher in die Richtung ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen. Okay, also das Thema BGE lasst ihr so jetzt einfach erstmal stehen, so wie es jetzt erstmal festgelegt worden ist auf dem Parteitag. Und ihr guckt einfach nur, dass es nach außen hin noch ein bisschen bekannter gemacht wird. Ja, genau. Ne? Es geht jetzt erstmal darum, das BGE ist in unserem Grundsatzprogramm verankert. Die meisten, die Gruppen, die sich mit dem Thema BGE inhaltlich beschäftigen, die haben wir bei den Sozialpiraten angesiedelt. Da haben wir dann eine riesen Taskforce, die sich mit diesem Thema kümmert und kontinuierlich ja auch Inhalte liefert in diesem Bereich. Und da versuchen wir auch dann inhaltlich die anderen, zum Beispiel die Initiativen, die Bürgerinitiativen, die sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen einzufangen. Das machen wir, wie gesagt, bei den Sozialpiraten. Und die AGBGE ist halt dafür da, um das Thema nach draußen zu tragen. Und Gernot, was habt ihr da so genau geplant dann an Aktionen, um das nach draußen zu tragen? Ja, also direkte Aktionen sind zurzeit noch nicht geplant. Ich wollte aber noch kurz ergänzen zu Thomas' Ausführung. Also wir haben zurzeit rund 50 aktive Mitglieder, die hier in der Arbeitsgruppe mitarbeiten. Und was wir zurzeit bearbeiten, das ist zum einen die Wiki-Seite, die Thomas schon angesprochen hat. Da haben wir angefangen, das BGE kompakt, die Seite BGE kompakt zu vervollständigen. Das ist eine Seite, wo man sich informieren kann über das BGE in Form von Fragen und Antworten. Dazu gibt es auch ein Pad und man kann halt Fragen zum BGE auf diesem Pad posten. Und dann werden diese Fragen dann in diese Wiki-Seite eingebaut und beantwortet. Wo ich zurzeit dran arbeite, das sind die BGE-Modelle. Es gibt ja unterschiedliche Modelle, es gibt unterschiedliche Organisationen, die sich für ein BGE ausgesprochen haben. Und ich bin gerade dabei, diese unterschiedlichen BGE-Modelle zusammenzufassen, dass man mal einen Überblick bekommt, was zurzeit in unserem Land im Bereich oder über das BGE diskutiert wird. Was wir jetzt momentan angefangen haben, das hat auch der Thomas schon erwähnt, das ist ein Flyer-Konzept zu erstellen. Und da haben wir zunächst einmal nur mal Stichworte zum BGE gesammelt. Und jetzt haben wir ein Flyer-Pad, wo wir schon langsam anfangen, das Konzept zusammenzufassen. Und schon ein bisschen näher auszuformulieren. Aber das ist alles noch in der Mache. Das heißt, es kann sich jeder noch daran beteiligen. Jeder kann noch Ideen beisteuern. Und ich würde es auch begrüßen und ich finde es auch gut, dass wir heute darüber sprechen, dass sich Leute noch an unserer Aktion beteiligen und sich an diesem Flyer und was wir auch erstellen wollen, ist eine Battlecard, daran beteiligen, dass wir da wirklich ein sehr schönes Konzept erarbeiten können. Was ist eine Battlecard? Ja, eine Battlecard, das ist so eine Karte in Größe einer Postkarte, wo man wirklich nur ganz klare, kurze Informationen weitergibt. Also es ist kein Flyer mit mehreren Seiten, sondern es ist wirklich nur eine Seite mit den wichtigsten Positionen. Zum Beispiel könnte man, ich habe da schon Beispiel drauf geschrieben, ohne Arbeit, von Arbeit muss man leben, ohne Arbeit auch. Das sind dann so ganz prägnante Wörter oder Sätze, die man sich einprägen kann und die, sagen wir mal, für das BGE sprechen. Okay, eigentlich, ja genau, einfach so als Argumentationshilfe, wenn man dann im Straßenwahlkampf oder so ist, dann das den Piraten auch einfach an die Hand geben kann, und um es den Leuten auch ein bisschen näher zu bringen. Ja, aber auch den Leuten, das ist, man kann diese Battlecards einfach auch weitergeben. Da steht jetzt nichts Geheimes drauf. Ist ja sehr praktisch. Es mag ja durchaus Leute geben, auch bei den Piraten, die jetzt nicht unbedingt so im Thema BGE drin sind, die zwar vielleicht gerade mal eben so wissen, dass mit BGE bedingungsloses Grundeinkommen gemeint ist, aber jetzt gar nicht wirklich, was das denn heißen soll. Mögt ihr dazu vielleicht nochmal kurz was sagen? Ja, also so generell, was ist das bedingungslose Grundeinkommen? Also das bedingungslose Grundeinkommen ist zwei Sachen. Als erstes ein Steuersystem, als zweites einfach eine Idee, wie unsere Gesellschaft in der Zukunft funktionieren soll. Zum Steuersystem. Also wir die gesamten Transferausgaben, die der Staat leistet, also sprich an die Bürger wieder ausschüttet, die bündeln wir zusammen und geben dem Bürger als ein Grundeinkommen. Dadurch gibt es ein schickes, schlankes, piratiges Steuersystem, welches für die meisten Leute, welches für alle Leute einfach und klar zu verstehen ist, wo man sich relativ schnell, man hört das immer, diese plakative Forderung, sagen wir mal auf dem Bierdeckel, sich seine Steuern ausrechnen kann. Und gleichzeitig hat man halt eine Existenzsicherung. Also das bedeutet, man bekommt halt im Monat eine Summe X und je nachdem, welches Modell man hat, noch Wohngeld. Es gibt Modelle, wo das nicht mehr benötigt wird, weil das Grundeinkommen so groß ist. Aber damit beschäftigen wir uns nicht, sondern es geht ja hier nur um das Allgemeine. Ja, und dadurch ist halt die Existenz desjenigen gesichert. Das ist schon mal erstmal so kompakt, das BGE als Steuermodell. So, das, was dahinter steckt, ist ansonsten, dass man versucht, die Leute zu motivieren. Das bedeutet, die Leute bekommen das Geld, sie müssen nicht zum Amt laufen, sie haben keine ALG II oder wie es auch im Volksmund heißt, Hartz IV Sanktionen zu befürchten. Ihre Existenz ist gesichert und man erhofft sich dadurch, dass dadurch sehr viel Motivation, Kreativität und Freiheit frei wird, ja, um unsere Gesellschaft nach vorne zu bringen. Also sprich, dass es einfacher ist, zum Beispiel selbstständig zu werden. Das sind zum Beispiel Ziele. Das zweite einmal ist eine gescheite Familienförderung, weil nicht nur derjenige, der arbeiten geht, das Grundeinkommen bekommt, sondern alle Menschen, also auch die Kinder, die Rentner, die Mütter, die vielleicht zu Hause bleiben und ihre Kinder erziehen. Und das ist halt eine sehr, sehr gute Familienförderung und löst vieles. Kreativität, das ist halt so ein großes Stichwort halt da drin. Durch die Existenz hoffen wir halt, dass wir uns die Leute so ein bisschen den Zwang zu arbeiten, das ein bisschen fallen lassen, also Erwerbsarbeit, was heißt zu arbeiten? Erwerbsarbeit meine ich damit nachzugehen. Jeder Mensch arbeitet. Er zieht die Kinder, er geht raus und arrangiert sich in Vereinen. Ja, er geht hier zum Beispiel irgendwie so eine Parteiarbeit wird gemacht, Flyer werden verteilt für Niedersachsen, etc. Alles diese Sachen. Ja, das ist alles auch Arbeit. Ja. Und damit die Leute diesen nachgehen können und ihre persönliche Kreativität entfalten können, dafür benötigen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. So, als das ist zum Beispiel eine der Argumentationen. Okay, also ich hab das jetzt hoffentlich richtig verstanden, dass es so ist, dass sämtliche Zahlungen, die an sich eigentlich auf den Bürger zukommen würden, also Kindergeld, Elterngeld und so weiter, die würden wegfallen, weil man dafür dann ja das BGE bekommen würde. Und auf der anderen Seite erhofft man sich dann aber, dass die Leute sich dann leichter in eine Selbstständigkeit trauen, weil sie das Risiko dann eben nicht mehr haben. Das ist richtig so, oder? Richtig. Also das sind zum Beispiel so, das ist halt zum Beispiel einer der Punkte. Ich meine, die Leute können ganz normal ihrer Arbeit nachgehen. Wenn sich die meisten Modelle anguckt, die jetzt schon möglich sind, dann sieht man, dass sich so von den Grundwerten nichts ändert. Man kriegt halt ungefähr 400 Euro. Grundeinkommen würde man jetzt nach dem heutigen Steuersystem und dem heutigen Steuermix, also den heutigen Einnahmen ungefähr rausbekommen und dazu dann noch ein Wohngeld. Da gibt es dann Unterschiede, deswegen habe ich jetzt einfach nur mal eine Zirka-Zahl genommen. Und wir erhoffen uns damit aber auch, das Steuersystem nochmal zu modifizieren, sodass man halt ein moderneres Steuersystem guckt, was bekommt, was dann halt zum Beispiel auch Nachhaltigkeit versteuert. Also dass wenn jemand wirklich ein Produkt kauft, was wirklich auf Nachhaltigkeit basierend ist, dass man das zum Beispiel in den Vordergrund, dass man dass das ein bisschen belohnt wird und Produkte, die zum Beispiel stark mit Umweltverschmutzung hergestellt werden, dass die zum Beispiel stärker besteuert sind. Das sind so Ideen, die damit verbunden sind und auch nur als Beispiele gelten. Die sind nicht jetzt hier irgendwie festgeschrieben, um zum Beispiel um ein neues Steuersystem dann zu entwerfen, was man dann auf der Basis erstmal eines Grundeinkommens langsam zu einem bedingungslosen Grundeinkommen kommt. Bedingungslos heißt in diesem Fall, dass man halt komplett existenzsichernd ist. Das bedeutet, dass man von dem Geld, was man bekommt, auf jeden Fall seine Wohnung und auch seinen Lebensunterhalt bezahlen kann. Heute ist das so, der Lebensunterhalt, was man so schon zum Leben braucht, ist durch die Grundsicherung, auch ALG II oder Hartz IV genannt, gesichert. In unserem Steuersystem, aber die Wohnung zum Beispiel muss man nochmal zusätzlich beantragen. Und wenn man das jetzt alles zusammenfasst, ihr merkt, da ist viel Bürokratie drum. Wenn diese ganze Bürokratie, die streichen wir weg, ja, das sind auch Ersparnisse, die halt dann dadurch auch entstehen, sicherlich, und geben den Leuten unverfälscht diese Transferleistung wieder und allen gleich berechnet. Also dem Armen und dem Reichen, die kriegen alle ihr Grundeinkommen. Das alle das Gleiche und darüber hinaus, was sie davon verdienen, müssen sie halt Steuern zahlen. Das ist der, so soll das Grundeinkommen aufgebaut werden. Ah, okay. Die genaue Finanzierung dazu, da gibt es aber, glaube ich, auch noch verschiedene Konzepte, wo man dann am Ende noch sehen muss, welches da dann wirklich optimal ist, oder? Ja, also das ist halt einer der Punkte, wo zum Beispiel die Sozialpiraten sich stark engagieren. Das gibt aber auch noch andere Gruppen in der Piratenpartei. Muss man der Fairness sagen. Allein schon bei den Sozialpiraten gibt es halt so drei Modelle, die dort behandelt werden. Und es gibt halt unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie man da hingeht. Aber generell haben wir halt einen Fahrplan, den hatten wir auch eingereicht, ist leider nicht angekommen, zum Bundesparteitag eingereicht, wo man in einem Positionspapier ungefähr beschreibt, wie man da hinkommt. Also man baut erst das heutige Steuersystem um, die Sanktionen fallen weg, ein Grundeinkommen wird eingeführt und dazu muss man dann das Wohngeld halt beantragen und dann von dort aus geht man dann über und versucht, das bedingungslose Grundeinkommen zu erreichen durch einen neuen Steuermix. Und wir haben halt beschrieben, wie man halt zu dem ersten Schritt zum Grundeinkommen mit Wohngeld hinkommt. Das ist eine Sache, da gibt es halt mehrere Ansätze. Generell unsere Parteiposition ist, dass wir, also das ist ein sehr komplexes Thema, das merkt man ja, ne? Dass unsere Parteiposition ist, wir sind für das bedingungslose Grundeinkommen, ganz wichtig. Und wir hören also nicht auf der Grundeinkommensstufe auf. Die zweite Sache ist, wir wollen, dass eine Enquete-Kommission, und das ist auch einer der Ziele, die wir im Bundestag relativ schnell angehen sollten, oder die wir versprochen haben, ne, müssen dann in dieser Hinsicht, dass wir dort eine Enquete-Kommission, das ist eine Expertenkommission, eine fraktionsübergreifende Ausschuss sozusagen, ein Sonderausschuss, der sich damit beschäftigt mit diesem Thema und diese ganze Komplexität. Ja, das sind ja Dutzende Seiten, bücherweise Gesetze, die überarbeitet und angepasst werden müssen und die sich dann halt auch so einen Fahrplan überlegt, wie man, also den richtig konkreten Fahrplan, ne, wo dann auch jedes einzelne Steuerchen, was verändert werden muss, in diese Richtung geschoben ist. Und wir bei den Sozialpiraten haben zum Beispiel in einem Modell gesagt, wir können das modular schon mal aufbauen und so ist der Weg. Und das, die Steuer schlägt man so um in das bedingungslose Grundeinkommen und dann baut man, das nennt man Sockeleinkommen, dann immer so kleine Sockel auf, bis man irgendwann zum Grundeinkommen kommt und von dort aus zum bedingungslosen Grundeinkommen und sich dem Ganzen schrittweise nähert. Aber wie gesagt, das kommt alles in der Enquete-Kommission, die wird sich da primär mit beschäftigen. Okay, ich glaube, das reicht eigentlich für den Moment. Ich glaube, man hat einen ganz recht guten Überblick darüber bekommen, wenn man sich ein bisschen über das BGE an sich schon mal informieren möchte. Tiefergehende Informationen kann man ja sicherlich jederzeit von euch noch bekommen, wenn man euch anspricht. Und ja, jetzt wissen wir schon mal, was die AG bedingungsloses Grundeinkommen noch weiterhin plant, dass sie es einfach noch mal ein bisschen öffentlicher machen möchte und noch mal ein bisschen mehr in die Werbung gehen möchte. Und ja, also von meiner Seite, denke ich, sind wir vom Thema her soweit durch. Wenn ihr noch was sagen möchtet, dann bitte jetzt. Ja, es bedeutet natürlich, dass BGE eine Neuorientierung auch innerhalb der Gesellschaft und es ist natürlich auch gerade eine heiße Diskussion darüber, ob das BGE umgesetzt werden kann, wie es umgesetzt werden kann und so weiter. Und es ist natürlich für uns sehr wichtig, auf all diese Fragen auch vernünftige Antworten geben zu können. Und ich denke, wir können das verbreitern, wir können es publik machen, indem man auch entsprechende Veranstaltungen macht, zum Beispiel Vorträge über das BGE oder dass man so eine Art Hörspiel mal aufbaut, zusammenstellt oder Videoclips macht zum BGE, dass man das einfach visuell verdeutlicht, wie es umgesetzt werden kann. Und sind also so Projekte, die wir anstreben. Hm. Eine Sache, die vielleicht nochmal erwähnt werden sollte, wäre, warum denn das BGE für die Piraten jetzt auch wichtig ist. Warum es auch wichtig ist, dass die Piraten das auch öffentlich machen. Thomas, magst du da vielleicht nochmal was zu sagen? Ja, also es ist wichtig, dass wir Piraten uns jetzt mit dem BGE auch schon mal die Sachen vorbereiten, Werbematerialien vorbereiten, weil das wird im Bundestagswahlkampf sicherlich sehr, sehr wichtig werden. Das ist auch viele Leute, die es kennen, die meisten davon lieben das Modell, ja. Und das zweite einmal ist, es gibt viele Leute, die dieses Modell einfach nicht kennen. Und die kennen, wenn sie das überhaupt mal kennen, dann kennen sie nur eins. Das ist nicht bezahlbar, weil das hat immer ja die Politik so standardmäßig gesagt. Ja, das war so die generelle Taktik, wie begegne ich den Piraten und der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir haben viel erreicht. Wir haben sehr, sehr viel erreicht. Das müssen wir Piraten uns eingestehen. Wir haben nämlich in dieser Hinsicht erreicht, dass in den anderen Parteien darüber aktiv darüber nachgedacht wurde. Ja, noch vor Weihnachten hat der Kirchhoff sich sehr, sehr positiv über das bedingungslose Grundeinkommen geäußert. Bei den Grünen gibt es so ungefähr eine Mehrheit von 40%, die sich, also eine Minderheit, sorry, von 40%, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen stark machen, die aber jetzt langsam wächst und dass man auch da hoffen kann, dass diese Partei auch irgendwann diesen Gedanken aufnehmen kann. Und mit Katja Kipping ist natürlich bei den Linken eine starke und bekannte BGE-Befürworterin jetzt als Vorstandsvorsitzende gewählt worden. Das ist natürlich auch ein Zeichen. Ja, und wir Piraten müssen uns jetzt fertig machen, müssen uns jetzt Richtung Bundestagswahlkampf sehr, sehr gut vorbereiten, damit wir dann dort gezielt A, den Leuten erklären können, hey, warum braucht ihr denn das bedingungslose Grundeinkommen? Und zweitens einmal, die auch dann ein gewisses Interesse wecken. Guck mal, das ist vielleicht mal eine ganz neue Art, an die Sache ranzugehen. Ja, und warum lasst uns das doch mal versuchen, lasst uns doch mal schauen, erstmal mit der Enquete-Kommission, vielleicht auch mal ein paar richtige Studien machen darüber, ob das Sinn macht und das auch mal weiter zu erforschen, weil das ist ja auch in gewisser Weise ein Erforschungsgebiet und auch für uns selber, das ist halt auch so ein absolutes Aushängeschild. Das ist halt die Freiheit, die man den Menschen gibt. Entscheide selbst, wie möchtest du leben, wie möchtest du arbeiten. Ja, hier, du, du hast deine Grundsicherung, deine Existenz ist gesichert, ja, hab keine Angst, ja. Und auf der anderen Seite, guck mal, wir sind alle solidarisch miteinander. Wir wollen miteinander zusammen leben und wir gehen jetzt hier unsere Probleme halt im Land an. Wir legen halt das Geld, was wir halt haben, zusammen, geben es auf alle und schauen, dass alle gut leben können. Das ist doch mal ein netter Schlusssatz, oder? Möchtet ihr noch irgendwas dazu ergänzen? Ich glaube, wir wären durch. Gerne, was ist Nein, du? Ich bin da auch voll dahinter und ich sage nur als Schlusssatz, wir Piraten müssen das BGE aufgreifen, weil es von vielen Leuten auch gefordert, schon gefordert wird. Das sieht man ja bei den Grünen, das sieht man bei den Linken und das sieht man bei Organisationen, die nicht parteilich sind. Also es wächst dieses Bedürfnis zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Gut, also kann man abschließend vielleicht einfach nochmal an alle Piraten sagen, informiert euch nochmal zum BGE, macht euch da Themen sicher, dass ihr da auf der Straße das auch den Leuten gut vermitteln könnt und ja, guckt einfach, dass wir es dann in der Bundestagswahlkampf dann auch zu unserem Thema machen können, es den Leuten auch gut vermitteln können. Ich bedanke mich bei euch beiden und ja, wünsche euch noch viel Spaß in eurer AG und viel Erfolg mit dem Thema. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.